G. Übung 30. Ich war, ich bin gewesen. Bitte hören Sie und schreiben Sie. Hallo, wo warst du gestern? Ich war gestern im Kino. Guten Tag, wo waren Sie gestern? Ich war gestern zu Hause. Ich war krank. Guten Morgen. Wo wart ihr gestern? Wir waren gestern im Restaurant und haben Pizza gegessen. Hallo Paul, wo bist du gestern gewesen? Gestern bin ich mit Lisa in der Diskothek gewesen. Wir haben viel getanzt. Grüß Gott, Herr Peters. Sind Sie gestern beim Zahnarzt gewesen? Nein, ich bin beim Friseur gewesen. Hallo, Frau Meier. Wo war unser Kollege gestern? Er ist gestern in Berlin gewesen. Ach so.